Weihnachtslieder mit den Künstlern unter der Leitung des Assistant Cruise Directors Carlton Fries, der einst in Berlin Musik studierte, wo er auch seine ausgezeichneten Deutschkenntnisse erwarb. Von Pastor Rowold und den Damen des Cruise-Staffs vorgetragene Geschichten und Gedichte, die wir schon als Kinder unter dem Tannenbaum aufgesagt hatten. Als sich der Pastor später an unseren Tisch gesellt, erzählt er von seinem Heimweh nach Deutschland, das immer lebendig geblieben ist. Season's Greetings zieren in den goldenen Lettern die zur Feier des Heiligen Abends auf Büttpapier gedruckte Speisekarte. Obligatorisch in der überreichen Auswahl der Gerichte ist die gebratene Gans, die man sich zu Hause schon so lange abgewöhnt hat. Der Weihnachtsball mit Tanz- und Unterhaltungsmusik vereint schließlich wieder die ganze Familie aller Nationen. Und wer später die Mitternachtsmesse besuchen wollte, findet in dem Classic Christmas Concert des Opera-Trios ganz gewiss den geeigneten Übergang. Ein wenig später versucht zu guter Letzt St. Nikolaus, seine Gaben an die Kleinen zu verteilen. Längst haben die Kinder die Geduld verloren und sind verschwunden. In den Kabinen jedoch hat er einen mit hausgemachtem Gebäck und Schokoladendelikatessen dekorierten Weihnachtsteller hinterlassen. Von stiller Nacht jedenfalls kann auch dann noch lange nicht die Rede sein, denn im Spielcasino, das auch heute ab 21 Uhr geöffnet ist, hört man die Kugel rollen und die Geldmünzen aus den einarmigen Banditen rasseln und der Viking Club bietet entsprechendes Nightlife. Hier kommt jetzt der zweite Teil, Karibik-Kreuzfahrt von Fest zu Fest, von Anneliese Schmidt verfasst und von Susanne Nielsen mir vorgelesen. Und hier ist das Bordtagebuch weiter um die Weihnachtstage herum, nämlich mit einer Karibikfahrt. Und diese Kreuzfahrt mit der Vista Fjord hat sie in den 90er Jahren gemacht und dann auch beschrieben. Und wir haben für sie jetzt hier den Weihnachtstag, den ersten, nämlich Mittwoch, den 25. Dezember auf See. Auch heute ist der Cruise-Staff wieder voll im Einsatz, um für Kinder und Erwachsene gleichermaßen zahlreiche Spielplätze zu betreiben. Wie an allen Tagen auf See ist Maria in ihrer Hostessenecke vor dem Theaterfoyer zu finden, um die Formulare für das beliebte Quiz auszugeben. Stets ist dann die Encyclopædia Britannica in der Bibliothek umlagert, gilt es doch eine Flasche Sekt als ersten Preis zu gewinnen. Am Pool finden Sportspiele statt und Stunde um Stunde könnte man sich an Schach, Bridge, Skat, Scrabble, Trivial Pursuit oder Bingo beteiligen, wollte man nicht auch die Gelegenheit eines Sonnenbades wahrnehmen. Schon früh am Morgen beherbergt der Club Viking die Kinderschar. Vom Thema von Thelma Newitt, die abends wieder als Sängerin auftreten wird, und Gus Pack, dem liebenswürdigen Social Host, wird sie heute programmgemäß auf die Suche nach kleinen Schätzen geschickt. Auch sonst, so weiß Gus zu erzählen, seien die Kinder immer mit Feuereifer dabei, wenn es zum Beispiel hieße, sämtliche Sonnenschirme an Deck oder die Sessel im Ballsaal zu zählen. Es machte ihm große Freude, sich mit den Kleinen zu beschäftigen. Sie seien so niedlich und können so viele hübsche Lieder singen oder Gedichte aufsagen. Auf meine Frage nach der deutschen Färbung in seiner Sprache erfahre ich von Gus, dass er aus Klagenfurt stamme und in Kanada lebe. Ein Österreicher also. Wie an jedem Mittag um Punkt 12 ertönt die Schiffsglocke, es tutet das Horn und die Stimme des Kapitäns wird von der Brücke in alle Räume übertragen. Es folgen Angaben über Position der Vista Fjord, Meerestiefe und Temperatur, heute mit der zusätzlichen Erklärung, dass die Maschinen auf der Strecke von nur 135 Seemeilen nach Barbados gestoppt würden, um nicht zu früh in Bridgetown anzukommen. Von nun an wird das Schiff also nur vom Wind angetrieben. An Martinique vorbei, langsam seinem Ziel entgegendriften. Im Ballsaal hat sich inzwischen eine fröhliche Schar von hauptsächlich amerikanischen Passagieren zur American Christmas Party eingefunden. Rote Santa Claus Zipfelmützen werden verteilt, Eggnog Punch wird reichlich ausgeschenkt, die Preise für die am schönsten dekorierten Kabinentüren werden vergeben und Christmas Songs begleiten die gegenseitigen Festtagswünsche. Umringt von ihren altbekannten Dauergästen sorgen Tom und Maria für allgemeines Wohlbefinden. Eine gewiss nicht immer leichte Aufgabe, denn Santa Claus sei es geklagt, so manch ein US-Bürger hier auf der Vista Fjord fühlt sich angesichts der Vielzahl deutscher Passagiere, die neuerdings das Schiff bevölkern, mehr und mehr seiner Domäne beraubt. Nie wieder, so hatte mir schon vor Tagen die reizende Henrietta aus Florida ganz offen erklärt, würde sie eine Cruise buchen, wo man so viele Ausländer antreffe. Nach einem fulminanten Christmas-Dinner, heute mit dem traditionellen Turkey und vielen anderen Delikatessen, wird mit dem europäischen Galaball der ganzen Familie Rechnung getragen. Und das polnische Orchester sorgt wie immer für Stimmung auf der Tanzfläche. Auch die Jean Anne Ryan Singers und Dancers haben heute in ihrer Europe by Night Show hauptsächlich Pariserisches in ihrem Programm. Als ich einen der jungen amerikanischen Tänzer später frage, ob er wohl vom Broadway komme, lachte er amüsiert und meinte, schön wär's. Nein, nein, die Tanztruppe sei von einer Agentur in Fort Lauderdale zusammengestellt und die gesamte Show von mehreren Choreografen einstudiert worden. Die Truppe sei mit uns Passagieren an Bord gekommen, habe einen 7-Monats-Vertrag und gehe mit ihrem Programm von Schiff zu Schiff. Danach trennen sich alle Künstler wieder und müssten einen neuen Job suchen. So funktioniere das im Showbusiness, wenn man kein Star sei. Ich möchte damit eigentlich schließen, denn ich möchte Ihnen vielleicht noch etwas übers Silvester sagen. Wenn Sie in Deutschland wären, dann gäbe das natürlich zum Silvester hin eine Party, in diesem Jahr vielleicht nicht. Aber wir als Kinder, weiß ich, haben mit unseren Eltern immer Besuch gemacht in einem Hotel, nämlich dem Hotel Höhmann in Koblenz, unweit von Bonn, wo wir lebten. Und dort haben die Schades, die das Hotel Höhmann viele Jahre lang besessen und geleitet haben, ihre Hotelzimmer zugemacht für die Silvesternacht und ihre Freunde dort eingeladen und in diesem Hotel mit ihren Freunden zusammen, die dann dort, wir Kinder auch mit, übernachtet haben, ein großes Feuerwerk veranstaltet. Ein Silvesterabend, der viele Jahre meiner Kindheit und auch meiner Teenagerzeit noch begleitet hat. Und später haben wir immer wieder ein Feuerwerk gesucht, ob das jetzt auf einer Reise war irgendwo oder auch in Florida. Da gab es ja auch immer sehr viele Feuerwerke und man stellt sich hin und man freut sich dieser vielen Feuerwerke. Das Feuerwerk, das am großartigsten in meinem Leben war, war in Bonn und zwar zu Zeiten der Bundesgartenschau. Die Bundesgartenschau war in den 70er Jahren war in Bonn und da ist ein ganzer großer Park entstanden, die Rheinaue nämlich, die heute auch von vielen mit Rollschuhen und Longboards und wie das alles heißt, bevölkert wird, denn da waren wunderbare Wege auf Hügeln und so weiter und ein wunderschöner Blick auf den Rhein. Und da war ein Feuerwerk, das von den Japanern gestiftet worden war. Und dieses Feuerwerk war einfach fantastisch. Und da hieß es, hier ist eine Blume und da sind dann Schmetterlinge auf der Blume. Und das hat mich doch sehr schwer beeindruckt. Ich war damals Studentin und Stadtrundführerin und wir hatten eine Karte, eine Dauerkarte für die Bundesgartenschau. Und wenn es uns dann dahin führte, dann waren immer fantastische Veranstaltungen. Und wie gesagt, geblieben sind die Erinnerungen an dieses wunderbare Feuerwerk. Das ging, glaube ich, eine halbe oder eine Stunde. Es war fantastisch und großartig angelegt und natürlich für diese Gartenschau angelegt. Sehr, sehr beeindruckend. Und dann natürlich später, wie gesagt, blieb der Park bestehen und wer da heute spazieren geht, kann rüberschauen auf das Siebengebirge, was es natürlich auch damals als wunderbare Kulisse für diese Bundesgartenschau gab. Und das Siebengebirge ist auch schön, wenn Sie es erklettern möchten. Ich wünsche Ihnen, dass Sie eine ganz, ganz tolle Jahreszeit im nächsten Jahr feiern, dass es ein bisschen mehr zu feiern gibt mit mehr Personen und dass Sie ganz sicher und zufrieden ins neue Jahr finden. Und zum Neujahr darf ich dann meiner Mutter gratulieren. Anneliese Schmidt, von der diese ganzen Geschichten stammen, hat am 1.1. Geburtstag und das werden wir dann rückwirkend feiern, denn man soll ja Geburtstage nie vorfeiern. Man möchte das im Deutschen, man ist abergläubisch, immer im Hinterein feiern. Und letztes Jahr war ein ganz großer Geburtstag und da war der Raum angefüllt mit Freunden, mit vielen Menschen und die haben alle ganz großartig gratuliert. Und ich denke, ich bringe Ihnen jetzt noch das Gedicht, was um die Zeit geht. Und dieses Gedicht ist von Margitta Krawczyk genannt oder vorgetragen worden zu diesem wunderbaren Geburtstag. Und es passt nicht nur in den neuen Geburtstag meiner Mutter, in das neue Jahrzehnt, das sie dann angefangen hat mit ihrem 90. letzten Januar. Sie ist 1930 nämlich geboren, sondern es ist auch ein Gedicht, was vielleicht für Sie alle das ganze Leben ein bisschen mal Revue passieren lässt. Und das kann man ja ganz gut im alten Jahr noch machen und sich dann wirklich damit auch auf das neue Jahr vorbereiten. Einen guten Rutsch wünsche ich Ihnen. Guten Rutsch kommt übrigens aus dem Jüdischen beziehungsweise von Rosh. Und Rosh heißt Glück. Und wir wünschen Ihnen nicht, dass Sie ausrutschen, sondern dass Sie viel, viel Glück im neuen Jahr haben. Also einen guten Rosh. Einen guten Rutsch wünschen wir Ihnen in das Jahr 2021. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und Ihre Susanne Nielsen wünscht Ihnen jetzt ein ganz tolles, frohes neues Jahr und mit feiern und mit freuen und mit Ihnen einen guten Rutsch wünscht mein Kollege bzw. mein Produzent Bill Davidson und unsere ganze Belegschaft, das Team von der Deutschen Funksendung und alle unsere Werber und all diejenigen, die Ihnen übers Jahr begegnet sind. Denn die sollten Sie immer mal wieder anhören. Wir können das ja, denn Sie können im Archiv alle Sendungen 10 Jahre lang zurückverfolgen, bis ins Jahr 2011, erstaunlicherweise. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und viel Spaß noch bei dem Gedicht. Und da geht es um Eugen Roth und die Zeit, von Margitta Krawczyk vorgetragen. Tschüss. Fragen kann, was mir für einen Geburtstag, einen runden Geburtstag recht passend erschien. Es ist ein Gedicht von Eugen Roth über den Mensch und die Zeit. Und ich möchte das mal vortragen. Ein Mensch wächst vorerst nur ein Traum, im All noch ohne Zeit und Raum. Doch sieh, schon trennt's ihn in die Furt des Stroms ans Ufer der Geburt. Und ehe er noch ein Erdengast, hat ihn die Zeit bereits erfasst. Der erste Blick, der erste Schrei, schon ist ein Quäntchen Zeit vorbei. Und was von nun an kommt, das ist nur Ablauf mehr der Lebensfrist, von deren Dauer er nichts weiß, ob er als Kind stirbt, ob als Greis. Geboren ist er jedenfalls, entrückt der Ewigkeit des Alls. Geburtsjahr, Tag und Stunde wird vom Standesamte registriert. Der Mensch merkt erst auch erst nur wenig, er ist der Zeit jetzt untertänig. Noch haben, später geht's geschwinder, ja noch viel Zeit die kleinen Kinder. Wie ist ein solcher Tag noch lang? Von Sonnenauf bis Untergang, denn Zeit beginnt ja erst zu eilen, zwingt uns die Pflicht, sie einzuteilen. dem Kind, das glücklich doch im Grunde, schlägt nach dem Sprichwort keine Stunde, als die, wo es heißt, für heute ist Schluss und wo es schlafen gehen muss. Doch schau, schon steht dem Zeitverschwender der erste Schultag im Kalender. Der sanfte Fluss wird je zerbrochen zu Stunden, Tagen und zu Wochen. Es geht der Ernst des Lebens an. Die Kette klirrt, der Stundenplan. Das Kind, noch arglos von Natur, lernt bald zu rechnen nach der Uhr und freut sich an dem Tick-Tack-Tick. Und doch ist das der Augenblick, wo es verfällt der schnöden Welt und ihrer Lüge, Zeit sei Geld. Die Frist der Unschuld ist verträumt, schon gilt es, keine Pflicht versäumt. Zeit, heißt's im Faust, geht schnell von hinnen, doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Die Zeit, der Reichtum junger Jahre, wird ausgesprochene Mangelware. Es müsst denn sein, dass einer bliebe bei jener Zunft der Tagediebe, die unserem Herrgott einfach stehlen, die Stunden, die dann doppelt fehlen. Dem Bürger, der drum wenig Sinn besitzt für solchen Zeitgewinn. Die Fleißigen, das sind die meisten, die können derlei sich nicht leisten, weil mit der Zeit, der sie ergeben, sie um die Wette vorwärts streben. Die freilich läuft auf flinken Sohlen und sie ist nie mehr einzuholen. An unser reißbar feinen Fädchen zieht sie die Knaben und die Mädchen von Ziel zu Ziel. Die Schule ist aus, ins Leben endlich geht's hinaus, das trügerisch so viel verspricht. Erst sagt es nur Geduld, noch nicht, und plötzlich höhnt es uns nicht mehr. Das Alter kommt ganz leise daher. Und ewig hoffend, bald wird's schöner, waren wir nur arme Tagelöhner, geknechtet ständig von Terminen und von der Pflicht zum Geld verdienen. Was waren unsere kleinen Freuden? Nichts als ein wenig Zeit vergeuden. Tut uns die Uhr den letzten Schlag, sind wieder 1000 Jahr ein Tag. Und aus der Zeit sind wir entlassen. Wohin? Kein Sterblicher wird's fassen. Man wird es in der Zeitung lesen. Im besten Fall, dass wir gewesen. Die Menschen ungerührt, ja heiter. Sie leben ohne uns dann weiter. Sie lieben, hassen, hoffen, raufen, bis ihre Zeit auch abgelaufen. So gehen wir, wären wir noch so munter, im Strom der Zeiten alle unter. Wie traurig wäre dies Erlebnis, gäb's nicht die Zeit als Glückserlebnis und gäb's nicht sich zu rühren wacker. Die Zeit, sie ist auf unser Acker, da rein noch der geringste Mann sein Körnlein Gutes streuen kann. So wie wir selbst von den Entfernten vorahnen Fluch und Segen ernten. Im Maß, wie diese einst das Feld, die Zeit bald gut, bald schlecht bestellt, durch die Jahrtausende hindurch, so müssen wir auch Furcht um Furcht der Jahre der vermeintlich schnellen und doch so dauernden bestellen. Nur wenn wir, statt für uns zu raffen, gemeinsam echte Werte schaffen, verwandeln wir die flüchtige Zeit in eine irdische Ewigkeit. Der ganzen Menschheit zum Gewinn